Dumm und naiv war er. Dieses Urteil darf schon heute gefällt werden. Ein Bundestagsabgeordneter, der die Verbreitung von Kinderpornografie recherchiert, Kontakt zu einem Anbieter schmutzigen Materials aufnimmt und niemandem davon berichtet, der darf sich nicht wundern, ins Visier der Polizei zu geraten. Als Großmaul ist Jörg Thaus bei vielen Bundestagskollegen verschrien. Heute muss er auf Druck seiner Parteifreunde kleinlaut seine Arbeit als medienpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion und SPD-Generalsekretär in Baden-Württemberg einstellen. Das ist kein Eingeständnis irgendeiner Schuld, und doch spricht es Bände. Natürlich, bewiesen ist gar nichts. Groß ist die Gefahr, einen Menschen vorzuverurteilen. Dass seine Immunität, der Schutz eines Parlamentariers vor politisch begründeten Ermittlungen, schnell und klar aufgehoben wurde, deutet allerdings darauf hin, dass die Karlsruher Staatsanwaltschaft Handfestes auf den Tisch legen konnte. Immerhin waren seine Handynummer und E-Mail-Adresse im Besitz eines Mannes, der Ende letzten Jahres wegen des Handels mit Kinderpornos festgenommen worden war. Mehr als 20 Mal soll Thaus mit diesem Anbieter Kontakt aufgenommen haben. SMS und Bilder wurden ausgetauscht, sogar eine DVD wechselte in den Besitz des Bundestagsabgeordneten. Keine Frage, auch das lässt sich damit erklären, dass Jörg Thaus recherchiert hat, dass er bewusst den Kontakt zu Anbietern von Kinderpornografie gesucht hat. Ein Teil seiner Arbeit war schließlich herauszufinden, was im Netz kursiert und inwieweit der Gesetzgeber die Verbreitung dieses Materials verhindern kann. Jetzt aber wird er vieles zu erklären haben. Er wird auch darauf antworten müssen, warum er vor 3 Wochen gegen den Vorstoß von Familienministerin von der Leyen wetterte, mit Internetsperren gegen die Szene vorgehen zu wollen. Damals sprach Thaus von populistischem Aktionismus. Versierte Nutzer des Netzes könnten technische Hürden schnell überwinden. Thaus plädierte stattdessen für eine bessere Strafverfolgung. Mit ähnlichen Alleingängen hatte er sich in der Fraktion immer wieder mal unbeliebt gemacht. Dass er nun so schnell von der SPD fallen gelassen wird, kann aber auch mit erheblichen Zweifeln an seiner Unschuld erklärt werden. Dass ausgerechnet ein Profi wie Jörg Thaus eben kein unbedarfter Hinterbänkler, sondern ein Mann, der selbst mit Urteilen über andere schnell bei der Hand ist, dass sich ausgerechnet ein solcher Politiker leichtfertig im Milieu bewegt haben soll, nährt viele Spekulationen. Einen monatelang währenden Prozess wegen Kinderpornografie mitten im Superwahljahr, das wollten sich die Genossen nicht antun. Egal, was dran ist an den Vorwürfen, es dürfte für Jörg Thaus schwer werden, diese Affäre politisch zu überleben. Vieles hat sich der Sozialdemokrat selbst zuzuschreiben. Was er da wie getan hat, war eben dumm und naiv. Hoffentlich nur das.